Nachricht 2. Hallo Markus, ich bin's, Thomas. Hör mal, auf dem Spielplatz ist heute so viel los. Wir müssen leider im Park spielen. Bring bitte einen Ball mit, ich finde meinen nicht. Wir treffen uns um 15 Uhr gleich dort, okay? Bis dann, tschüss.